1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns pünktlich zur Stelle. Schön, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir eine Themennacht und das Thema heißt, dafür würde ich alles geben. Ich frage euch, was ist euer größter Lebenswunsch, euer größter Herzenswunsch? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter der Nummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Habt ihr einen ganz starken Wunsch, der so alles bestimmt in eurem Leben? Vielleicht gesund zu werden, vielleicht jemanden vor Gericht zu bringen, vielleicht ja eine ganz große Karriere zu machen, was auch immer. Wir alle haben ganz unterschiedliche, riesige Lebenswünsche. Was ist euer größter Lebenswunsch, euer größter Herzenswunsch? Telefonnummer 0800 220 50 50 und bin sehr gespannt jetzt auf das, was ihr mir erzählen werdet. Die erste Anruferin ist die Nadja, die ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Nadja, schön, dass du hier bist. Was ist denn das bei dir, was du dir am meisten wünschst? Also ich wünsche mir am meisten, dass mein Vater wieder gesund wird. Erzähl mal. Von deinem Vater, was ist da los? Also mein Vater hat seit 2 Jahren Krebs und das wurde aber vor 6 Wochen erst festgestellt. Mhm. Was für ein Krebs ist das? Der hat Krebs an der Zunge. An der Zunge? Ja. Wie hat man das dann festgestellt? Also wir waren natürlich auch beim Hals-Nasen-Ohrenarzt und so weiter. Mhm. Und irgendwann wurde ihm ein kleines Stück von der Zunge abgenommen. Also da war irgendwas nicht in Ordnung mit der Zunge? Ja, der hatte so Punkte und alles. Ja. Und dann wurde ihm noch ein Stück von der Zunge abgenommen und dann halt nach 2 Jahren hat man dann endlich rausgefunden, dass es Krebs ist. Ach so, so lange hat jetzt die Diagnostik gedauert? Richtig, weil die anderen Krankenhäuser, die haben es halt nicht rausbekommen. Mhm. Ja, und der musste danach halt auch eine große Operation haben. 8 Stunden lang ging die halbe Zunge ist weg. Mhm. Und ein Stück von seinem Arm wurde halt dafür ersetzt, also in seinen Mund reingesetzt. Ein Stück vom Arm wurde in die Zunge implantiert. Richtig, den linken Arm kann er auch fast nicht mehr benutzen. Und er ist Künstler und er macht auch Skulpturen und so. Und das kann er jetzt halt vergessen, weil das geht halt jetzt nicht mehr. Was macht er? Er ist Künstler, er ist Bildhauer. Bildhauer? Ja. Mhm. Wann war diese Operation? Die war jetzt vor, ich glaube, 5 oder 6 Wochen. Also kurz danach, als es diagnostiziert wurde. Ja. Wie geht es ihm aktuell heute? Momentan ist er im Kur. Es geht ihm momentan also recht gut für die Verhältnisse. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, was das für ein Gefühl ist, wenn einem mehr als die Hälfte der Zunge abgenommen wird und da wird ein Stück vom Arm eingenäht. Wie spricht er denn zum Beispiel? Er spricht nicht mehr wie vorher. Also es ist schwer, ihn zu verstehen. Es geht zwar, aber man muss halt genau hinhören. Das heißt, er kann doch dann auch gar nicht mehr schmecken, weil die... Auf der einen Hälfte der Zunge schon, aber auf der anderen nicht mehr. Mhm. Wie ist denn die Prognose seiner behandelnden Ärzte? Also der Arzt meinte, weil mein Vater meinte, als das herausgefunden wurde, dass er Krebs hat, hat er gefragt, wie lange er noch hat. Mhm. Und der Arzt meinte so, wenn alles gut verläuft, kann man damit noch lange leben. Also wir müssen jetzt erstmal warten, er kriegt bald auch Bestrahlung und Chemotherapie. Mhm. Und ja, wenn das gut verläuft und der Krebs nicht in 5 Jahren wiederkehrt, sagt man, er ist geheilt. Ja. Ist er denn irgendwo anders noch gestreut im Körper? Weiß man das? Das hat auch Metastasen gebildet. Ja. Und das, wo die große Operation da wurde das auch entfernt. Die Metastasen, wo waren die? So im Halsbereich. Ach so. Ja. Das wurde alles dann in einem... In einer Operation wurde das weggemacht. Wurde alles weggemacht. Mhm. Ja. Er hat jetzt auch eine Magensonde und alles. Jetzt immer noch, obwohl er schon in Kur ist? Ja, er kann ja nicht, also er kann nicht kauen, weil die Zunge kommt ihm auch ziemlich dick vor und so und er kann nur ein bisschen schlucken. Wird das irgendwann wieder so sein, dass er hoffentlich wirklich ein bisschen selbst essen kann? Wird das also wie der Arzt meinte, das kann sein, dass er im 1 Jahr wieder kauen kann. Mhm. Und dass dann, wenn natürlich, wenn er wieder vernünftig kauen kann und schlucken kann, dass dann die Magensonde vielleicht auch wieder weg kann. Wie geht denn dann, wie alt ist dein Vater? 61. 61. Wie geht der? Das ist ja nun eine sehr schwere Erkrankung und ein sehr gravierender Eingriff, wie du es jetzt gerade geschildert hast. Mhm. Wie geht er damit um? Wie ist sein seelischer Zustand? Also er sagt, er hat schon sein Leben gelebt und für ihn wäre das nicht so schlimm. Aber für mich, weil wir haben erst seit 2 Jahren wieder festen Kontakt. Mhm. Und er möchte halt, dass ich auch studieren gehe und will den Weg auch begleiten und alles. Mhm. Und ich habe jetzt so großartig noch nie allein gelebt und alles. Und ja, er sagt, das ist halt schlimm für mich. Also er möchte halt für mich da sein und so und alles für mich machen. Ja. Und ja, es geht ja jetzt nicht mehr. Er ist ja auch jetzt mehr oder weniger ein Pflegefall. Ja, aber wir hoffen ja, wenn er sich jetzt erholt, dann ist er ja kein Pflegefall. Ja, aber er kann es ja schon mit dem Arm und so. Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Ja. Er ist natürlich sehr beeinträchtigt gegenüber vorher. Bist du sein einziges Kind? Ja, ich bin sein einziges Kind. Und wie kommt es, dass ihr erst seit 2 Jahren wieder Kontakt habt? Also meine Eltern, die sind getrennt, oder die haben sich schon von meiner Geburt getrennt. Mhm. Und ja, ich habe immer bei meiner Mutter gelebt und so und die hatten Probleme. Und ja, dann hatte ich halt meistens keinen Kontakt. Mit 14 hatte ich dann noch paar Jahre keinen Kontakt mehr mit ihm, also gar nicht mehr. Mhm. Und das kam dann halt mit der Zeit wieder. Ich habe ihn angerufen und so und ja, mittlerweile wohne ich ja auch bei ihm. Ach so, ihr wohnt sogar, ich habe es gerade schon gedacht, wie du es erklärt hast, dass ihr zusammen wohnt. Ach so, das ist natürlich eine ganz besondere Verbindung, wenn man zusammen wohnt. Das ist ja, wir verstehen uns auch echt gut und so und ich bin auch sein Ein und Alles, das sagt er auch immer. Aber das ist doch schon mal ganz gut, dass du da bist und dass du sein Ein und Alles bist, weil gerade bei so schweren Erkrankungen ist die Seele ja ausschlaggebend, dass man auch seelisch stabil ist. Ja. Vielleicht, die Chancen sind ja nicht schlecht, so wie du es gerade geschildert hast, wenn man das so gesagt hat, dass er vielleicht doch wieder ganz auf die Beine kommt. Es wird nicht mehr so sein wie früher, aber Hauptsache er lebt und der Krebs kommt nicht zurück. Ja, er hat auch gesagt, wenn ich nicht wäre, hätte er nicht gekämpft. Siehst du? Ja. Das ist doch eine tolle Aussage. Ein großes Kompliment für dich auch. Ja, total. Also ich freue mich natürlich auch, dass er kämpft und alles. Und ich bin auf ihn da und alles. Gibt es Spekulationen, wie dieser Krebs entstanden ist auf der Zunge? Das ist echt, also ich finde es sehr seltsam, weil das kriegt man normalerweise, wenn man viel raucht oder starken Alkohol trinkt oder scharf isst oder sowas. Mhm. Und mein Vater hat noch nie eine Zigarette angefasst und noch nie in seinem Leben getrunken. Und er hasst scharfes Essen. Ja, das hört man ja immer wieder, dass man auch solche Erkrankungen bekommen kann, wenn man völlig gesund gelebt hat und es gibt gar keine Idee, wie die Erkrankung entstanden ist. Ja, der Arzt sagt, er gehört zu diesen paar Prozent, die einfach nur Pech haben. Ja, genau. Die gibt's ja bei allen Krebserkrankungen, hört man immer wieder. Mensch, Nadja, dafür würdest du alles geben, dass dein Papa wieder richtig auf die Beine kommt. Ja. Das kann ich sehr gut verstehen und sehr gut nachvollziehen. Aber es klingt ja nicht hoffnungslos. Im Gegenteil, es klingt ja sehr hoffnungsvoll. Ja, Gott sei Dank. Drücken wir mal alle ganz fest die Daumen, dass dein Papa das schafft und dass ihr noch viele, viele Jahre und ganz tolle Zeit zusammen verleben könnt. Dankeschön. Alles Gute und schönen Gruß an deinen Vater. Dankeschön. Tschüss, Nadja. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben. Solltet ihr gerade eingeschaltet haben, wir haben heute Nacht Themennacht und das Thema heißt ja, dafür würde ich alles geben. Und ich frage euch, was ist euer größter Lebenswunsch, euer größter Herzenswunsch? Das kann gesund sein bedeuten, der größte Lebenswunsch kann aber auch bedeuten, dass man vielleicht jemanden hinter Gitter bringen will, weil diese Person einem oder der Familie oder einem Freund etwas sehr Schlimmes angetan hat. Wie auch immer, wenn ihr gerne mit mir über euren größten Wunsch sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de und bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. Der nächste Anrufer ist die Linda und die Linda ist 23. Hallo Linda. Linda schweigt noch. Was? Hallo, Linda? Hallo? Ja, hörst du mich? Oh, ich habe verstanden, du hast gesagt Silvia. Nein, Linda. Hallo. Ja. Hallo, Linda, du hörst mich. Sehr gut. Ja, du hast auch zu dem Thema angerufen. Was für was würdest du denn alles tun? Ich würde gern aussehen wie Pamela Anderson. Ach, guck an. Ja. Pamela Anderson möchtest du aussehen? Ja, würde ich gerne. Warum? Ich finde die optisch total attraktiv. Immer noch? Ja, immer noch. Ich finde, sie ist, glaube ich, so das Traumbild von vielen Männern. Und deswegen würde ich gerne so aussehen. Welche Körbchengröße hat die zurzeit? Sie oder ich?

Wie lange schon nicht? Oh, bestimmt schon ein Jahr oder so. Ach, sag bloß, die müssen doch die Kalle hinterherlaufen. Vielleicht. Ich habe nur Augen für meine Autos. Das glaube ich nicht. Oder bist du lesbisch? Nein, ich bin nicht lesbisch, um Gottes. Nein. Das ist ja interessant. Eine Pamela Anderson, Porsche-Verkäuferin, die auch zurzeit noch keinen Freund hat. Ja. Ja, aber ich bin sicher, es wird bald dir jemand über den Weg laufen und dann hast du auch dann auch noch einen Freund. Vielleicht, okay. Und wir unterhalten uns nochmal über Autos. Würde mich sehr interessieren. Liebe Linda, schön, dass wir gesprochen haben. Ja, und alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank. Bleib gesund bei den ganzen Sachen. Mach ich, du auch hoffentlich bei den ganzen, du weißt schon. Alles Gute, tschüss. Ciao. Da lacht es so. Also, so abwegig ist das ja nicht, wenn man 1000 Eingriffe an sich durchführen lässt, dass man da irgendwie vielleicht krank wird von so einem Eingriff. Oder das, was daneben geht. Nancy, 18 Jahre, guten Morgen. Hi. Hallo Nancy. Du hast gerade mitgehört. Wie bitte? Hast du gerade mitgehört? Ja. Wie findest du das, wenn eine Frau so aussehen will wie Pamela Anderson und so viel machen lässt? Also ich bin Tierschützerin, deshalb finde ich Pamela Anderson toll, aber so aussehen möchte ich nicht unbedingt. Muss ich mal fragen, du findest sie toll, setzt sie sich auch für den Tierschutz sehr ein? Ja, für Peter. Ach so, wusste ich gar nicht. Ah, verstehe. So, für was würdest du alles geben? Also ja, ich würde alles dafür geben, dass es gegen mein Erbsyndrom irgendwann eine Lösung gibt, damit halt nicht jedes Mädchen das hat, was ich habe. Was hast du denn? Also ich habe ein komplettes Androgenresistenzsyndrom, sprich ich habe männliche Chromosomen und Hormone, sehe von außen aber aus wie eine Frau. Mhm. Also du sprichst auch, die Stimme klingt wie eine Frau. Ja, also ich bin eigentlich wie eine Frau, ja. Aber wie macht sich das denn dann bemerkbar, dass du die männlichen Chromosomen hast? Ja, also ich habe keine Gebärmutter, die hat sich nicht mitentwickelt und ja, ich habe auch Eierstöcke, die sind aber durch die falschen Hormone halt auch falsch gewachsen und ich kriege jetzt ständig Tumore, hatte letzten Dezember eine Operation. Ach du je. Ich habe es letzten Sommer erfahren und dann hieß es, ich soll in die Uniklinik und in die zu den Spezialärzten. Und nach der dritten Uniklinik, weil ich dann halt in Lübeck dort ist, extra ein Spezialist europaweit gewesen, weil dann ist es halt irgendwann herausgekommen, was genau es ist. Achso, die haben das jetzt vor kurzem quasi erst herausbekommen, was mit dir los ist? Nee, also das war dann im Oktober ungefähr. Und dann im November war ich halt bei meiner einen Ärztin. Vorigen Jahres? Genau, und sie hat mir dann in Lübeck einen Termin gemacht. Am 7. Dezember habe ich dann halt den Termin in Lübeck wahrgenommen. Er hat sich halt das alles angeschaut, und dann hat er gesagt, ich muss gleich am nächsten Tag wiederkommen, wir müssen sofort operieren. Das heißt, du hast Tumore im Unterleib gehabt? Genau. Wie viele Tumore? Das waren zwei an meinen Eierstöcken und die waren auch sehr, sehr groß, also die Eierstöcke waren krankhaft vergrößert. Und diese Tumore sind zurückzuführen auf diesen Gendefekt? Genau. Kann man das so erklären? Der Eierstock muss jetzt halt entfernt werden. Habe ich auch so gesagt, dass ich das sicherheitshalber möchte. Sie sind auch noch nicht gefährlich gewesen. Und ja, jetzt war ich halt vor einem Monat wieder dort und jetzt entwickeln sich schon wieder Tumore und diesmal am anderen Eierstock. Du bist jetzt 18 Jahre alt. Du hast vorher, also in den letzten Jahren, das gar nicht gewusst, was mit dir los ist. Ich habe es gar nicht gewusst. Also von außen sieht man das nicht. Ich hatte zwar nicht meine Tage, aber ich habe gedacht, andere kriegen sie auch mit 18. Also ja, das wird schon nicht mit sein. Und du hast so manche sagen ja auch, es gibt ja viele Menschen, die sagen, ich bin im falschen Körper geboren. So ein Gefühl hast du nicht. Ich stehe auch auf Männer. Also ich hatte damals einen Freund, mit dem habe ich mich jetzt leider getrennt nach 3 Jahren. Und ich dachte damals halt erst, ich bin schwanger letzten Sommer und bin dann halt zum Frauenarzt gegangen, bis dann sowas rauskam. Und du akzeptierst auch deinen Körper, deinen Frauenkörper, den magst du auch und akzeptierst? Den akzeptiere ich total, also ich will auch kein Mann sein. Genau, das ist also was ganz anderes, als wenn jemand eine transidentische... Nee, jetzt habe ich das Wort nicht parat, also Identität hat, also das ist was anderes bei dir. Das heißt, jetzt sind schon wieder Tumore da und die müssen wieder operiert werden. Also es entwickelt sich was. Sie können noch nicht jetzt genau sagen, dass es Tumore sind. Ich habe jetzt nächsten Monat wieder einen Termin. Dann sind 3 Monate vergangen. Und ja, wenn es dann schlecht aussieht, werde ich wieder unter das Messer kommen. Und wenn der andere Eierstock auch weg ist, dann muss ich halt mein Leben lang eine Hormontherapie mitmachen. Mhm. Ja. Weil ja halt sonst nichts mehr da ist, was Hormone produziert. Ist das denn so, kann man da überhaupt über eine Aussage machen, dass diese Tumore ausschließlich sich an den im Unterleib entwickeln? Oder kann das passieren, dass du sie auch in der Brust bekommst? Nee, also das ist leider noch nicht so wirklich erforscht, weil das, was ich halt habe, dieses androgenresistente Syndrom, das ist ultra selten. Mhm. Das gibt es normalerweise auch gar nicht. Das haben, glaube ich, irgendwie alle 5 Millionen Frauen, so wie ich es halt habe. Und deshalb wird auch viel bei mir geforscht. Also ich bin halt auch in der Forschung eingetragen. Meine ganzen Ergebnisse werden für die Forschung eingesetzt und so. Und das ist halt, das ist natürlich eine große Belastung auch, weil du da im Nebel gehst. Ne? Man weiß gar nicht genau, was da mit dir los ist und was sich noch entwickeln könnte an Erkrankungen. Wie ist es denn, wie ist der Körper äußerlich geformt? Du hast gesagt, äußerlich sieht man dir nichts an. Hast du auch ganz normale Brüste? Also ich habe auch ganz normale Brüste, ja. Also da wäre wirklich nicht zu sehen, dass du innerlich ganz anders gestrickt bist. Genau, also von außen sonst wäre ich früher zum Arzt gegangen oder so. Also Aber gut, wer rechnet mit sowas? Nun ist ja jetzt schon klar, dass du niemals Kinder wirst bekommen können. Genau. Wie ist das für dich? Also für mich ist es ganz, ganz schwierig. Ich habe 2 kleine Geschwister, also ich bin mit Kindern aufgewachsen. Deshalb war es für mich klar, dass ich irgendwann Kinder bekomme. Mit meinen Freunden habe ich viel gesprochen über Kinder. Wir wollten halt früher 3 Kinder haben und dann kam halt sowas raus und dann war alles zerstört erstmal. Mhm. Ja. Das ist dann so ein Punkt, den musst du dann akzeptieren, weil die Dinge so sind, wie sie sind. Genau. Das musst du dann trainieren. Wichtig ist natürlich jetzt in allererster Linie, dass dann nicht nochmal neue Tumore ausbrechen, dass die jetzigen entfernt werden und dass es dann aber auch gut ist. Genau. Aber du bist dann ja, wie ich das jetzt gehört habe, immer in ärztlicher Kontrolle, weil die ja an dir forschen und dich beobachten möchten. Ja, auf jeden Fall. Das ist dann ja auch schon mal ganz beruhigend. Aber ich kann den Wunsch natürlich verstehen, dass man, wenn man sowas seltsames hat, dass der größte Wunsch ist, das loszukriegen und davon nicht mehr belästigt zu werden oder beängstigt, verschreckt zu werden, noch besser gesagt. Was ich mir halt wünsche, ist, dass es irgendwann eine Lösung gibt, damit halt andere Mädchen sowas nicht bekommen. Weißt du, wie viele Mädchen oder junge Frauen das auf der Welt haben? Das weiß ich nicht, nee. Also. Oder in Deutschland? In Deutschland sind es, glaube ich, nur 5, die genau das Gleiche haben wie ich. Ja, dann ist wirklich sehr, sehr selten. Dann ist es wirklich sehr selten. Dann sind es vielleicht weltweit vielleicht maximal ein paar Dutzend oder 100 oder sowas. Ja, Wahnsinn. Nancy, ich drücke dir die Daumen, dass es gut geht und dass du gesund wirst. Das ist das Allerwichtigste jetzt erstmal. Danke. Sei tapfer und alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, unter der ihr uns hier erreicht, kostenfrei natürlich, oder mailt uns domian@wdr.de. Unser Thema heute Nacht: Dafür würde ich alles geben. Was ist euer größter Wunsch, euer größter Herzenswunsch, Lebenswunsch, so dass ihr sagt, dafür würde ich alles geben, wenn das und das passieren würde oder wenn das eintreten würde oder wenn ich das bekommen könnte. 0800 220 50 50. Hier ist Rüdiger. Rüdiger ist 47. Guten Morgen. Hallo, hi. Rüdiger. Guten Morgen. Hallo Rüdiger. Ja, für was würdest du alles geben, Rüdiger? Ich würde alles dafür geben, wenn ich noch mal eine Stunde mit meinem Sohn verbringen könnte, der im Dezember 2009 bei einem Unfall ums Leben gekommen ist, der von einem LKW überfahren wurde auf dem Weg von der Schule nach Hause. Wie alt ist dein Sohn geworden? Mein Sohn ist 13 geworden. Und ist von einem LKW überfahren worden? Der ist auf dem Schulweg, auf dem Nachhauseweg von einem LKW überfahren worden. Der hatte grün an der Radwegampel. Der Lastwagen hatte als Rechtsabbieger auch grün und hat ihn übersehen, hat es eilig gehabt und ist über ihn drüber gefahren. Und war sofort tot? Er ist noch an der Unfallstelle verstorben. Er ist zweimal überrollt worden. Der Lastwagen war erst über ihn drüber gefahren. Dann hat man ihn angehalten, dann ist er ausgestiegen, hat die Bremse nicht angezogen, ist er nochmal drüber gerollt. Ja, übel, ne? Das ist... Ja, finde ich auch. Also ich glaube, wenn man das als Eltern, als Vater dann zum ersten Mal hört, gibt es überhaupt ein Wort, wie man sich da fühlt? Das kann man nicht beschreiben, wie man sich da fühlt. Das ist unerträglich. Mhm. Das

durcheinander, ne? Ja, ja. Also Mann und Frau. Mhm. Ja, das ist ja, hat das euch mehr zusammengeschweißt, deine Frau und dich? Naja, das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist noch nicht zu Ende. Nee, das glaube ich auch nicht. Das ist mehr zusammengeschweißt, will ich nicht sagen. Aber verändert. Und die Beziehung untereinander, also da ist noch ein Prozess, den ich noch nicht zu Ende habe. Oder wo ich noch nicht weiß, dass es zu Ende ist. Also alle wir, die wir so etwas nicht erlebt haben, haben, glaube ich, eine Ahnung von dem, was ihr mitgemacht habt und was ihr immer noch mitmacht. Ich habe gerade so gedacht, ob ich mir das an deiner Stelle auch wünschen würde. Du sagst deiner Mutter, deiner Frau, da wäre das wahrscheinlich nicht so bei deiner Frau. Mhm. Ich glaube nicht, dass es ihr helfen würde. Sie würde es sich wünschen, aber es würde ihr nichts. Ich glaube, ich wäre da mehr so bei dir. Ich glaube, ich würde mir das auch wünschen. Ja. Mhm. Mhm. Ich halte das für einen faszinierenden Gedanken, ihn noch einmal in den Arm nehmen und einmal sagen, dass ich ihn liebe. Vielleicht könnte ich dann auch besser loslassen oder ihn noch vielleicht besser gehen lassen. Julia, es tut mir und allen Menschen, die jetzt zugehört haben, das weiß ich, wahnsinnig leid, was geschehen ist. Ich danke dir für deine offenen Worte und für das Vertrauen, das du angerufen hast. Alles klar. Ich wünsche dir und deiner Familie viel Kraft, viel, viel Kraft und alles, alles Gute weiterhin. Danke dir. Auf Wiederhören, Julia. Okay. Tschüss. Ciao. Ciao. 1.41 Uhr haben wir und ich bin verbunden mit Ronja, 18 Jahre. Guten Morgen, Ronja. Hallo, Domian. Hallo, Ronja. Was ist dein größter Wunsch? Also mein allergrößter Herzenswunsch ist es, wieder mit meinem allerbesten Freund Lars wieder befreundet zu sein. Oje, was ist da passiert, dass ihr nicht befreundet mehr seid im Moment? Also wir gehen zusammen in eine Klasse und 2 Jahre waren wir richtig gut befreundet. Wir haben wirklich jeden Tag miteinander zusammen verbracht. Wir waren auch zusammen im Urlaub auf Klassenfahrten und ich kannte ihn halt ziemlich gut und er halt mich. Ja, und irgendwann habe ich mich dann in ihn verliebt. Mhm. Und in der Zeit hatte er halt eine Freundin. Ja. Und dann waren wir auch zusammen an einem Tag Fußball gucken. Und dann sind wir danach noch zu ihm gegangen, mit einem Freund, der danach aber zum Volleyballspiel gegangen ist. Und dann waren wir da zusammen. Ja, und dann auf einmal hat er mich geküsst. Mhm. Und dann ging es halt weiter. Und ich habe noch gesagt, ja, Lars, du hast eine Freundin. Bist du dir wirklich sicher? Und er hat dazu nichts mehr gesagt. Ja, und dann hat er danach gesagt, ja, scheiße, was jetzt gelaufen ist, wir hatten Sex miteinander und wir dürfen das auf gar keinen jemanden sagen, wenn meine Freundin das mitbekommt und so. Mhm. Ja, und dann bin ich nach Hause gefahren und war natürlich völlig durch den Wind. Ja. Und ich wusste überhaupt nicht, ob ich jetzt weinen oder lachen soll, weil ich meine, ich wollte ja was von ihm, aber nicht auf die Weise. Und ja, dann habe ich das meiner besten Freundin erzählt, die ich seit 13 Jahren kannte, die war mit mir im Kindergarten, wir haben wirklich alles erlebt zusammen. Mhm. Und ja, sie hat das dann ziemlich laut weitererzählt. Ah. Und da war mein bester Freund natürlich sehr sauer. Und sie sollte es natürlich nicht weitererzählen. Genau. Und das war auf der Klassenfahrt. Sie hat es nämlich auf der Klassenfahrt erzählt und die ganze Klasse wusste das. Ach du lieber Gott, das heißt dann, es hat dann ganz schnell die Freundin von Lars hat das auch mitbekommen. Genau. Also nee, die hat es erstmal gar nicht mitgekriegt. Ach so. Irgendwann hat sie mich dann angeschrieben, da war Lars aber schon nicht mehr mit ihr zusammen, der hat mit ihr Schluss gemacht. Und dann hat sie mich irgendwann angeschrieben und dann kamen wir so ins Gespräch. Ja, und mir tat das so leid und ich war mit Lars, das war eh schon nicht mehr so gut, dass wir befreundet waren. Das hat sich immer mehr auseinandergelebt. Mhm. Ja, und dann habe ich ihr das erzählt, so im Vertrauen. Und ach, weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte, ach, ja. Du hast es ihr erzählt und da hat sie es durch dich erst erfahren. Genau. Und zwar im Nachhinein, nachdem sie schon wieder von ihm getrennt war. Genau. Wie hat sie da reagiert? Ja, sie wollte natürlich alles wissen. Die war mega enttäuscht vom Lars, dass der halt sozusagen fremdgegangen ist. Ja, und das Problem war, dass sie das wohl ihren Freundinnen dann erzählt hat. Und dann sind die ganzen über soziale Netzwerke, sind dann ihre ganzen besten Freundinnen auf mich losgegangen, was ich natürlich verstehen kann. Ja. Wenn von mir meine beste Freundin, die betrogen wird in der Beziehung, wäre ich, glaube ich, auch so drauf. Aber das war ziemlich heftig, weil ich über das ganze letzte Jahr so beleidigt wurde. Ich musste Accounts löschen und so, weil das so heftig war. Du lieber Himmel, wie lange liegt das jetzt zurück? Im Sommer 2010. Ach so, so lange schon. Ja, und wir gehen immer noch in dieselbe Klasse. So, hier, genau, jetzt will ich mal wissen, du hast mit seiner Ex gesprochen. Nachdem ihr damals miteinander gepennt hattet und Sex hattet miteinander, war dann auch definitiv Schluss oder gab es dann nochmal was? Nee, da war Schluss. Da war Schluss, oder? Und war denn dann auch danach Schluss mit euch beiden oder war er sauer dadurch, deshalb, weil die Freundin gequatscht hat von dir? Er war sauer, weil meine Freundin halt gequatscht hatte. Mhm. Und dann habe ich gedacht, jetzt raffen wir uns nochmal zusammen, weil er sich dann auch auf der Klassenfahrt, mir ging es richtig schlecht 4 Tage lang und da hat er sich auch entschuldigt und so, dass er mich so angemault hat, weil er mich auch richtig beleidigt hat, weil er so sauer war. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt wird's nochmal was und so, aber das hat sich immer weiter auseinandergelebt und er hat mich richtig eiskalt ignoriert. Bis heute? Ja, nee, im Zwischenzeitlich haben wir auch mal miteinander geredet. Wir hatten gemeinsame Freunde, ziemlich viele natürlich auch. Und vor den Freunden hat er dann erzählt, nein, ich hatte nie was mit der Ronja, die lügt nur. Dann hat er es kurzfristig zugegeben und dazu gestanden. Und ich habe natürlich sehr viele Fragen offen. Ich höre ja aus allem, Ronja, dass du nach wie vor in ihn verliebt bist. Ja, kann sein, dass da vielleicht noch was sowas ist, verliebt sein, aber dann eher so wie meinen kleinen Bruder, würde ich das jetzt so definieren. Ach so. Ich will unbedingt die Freundschaft wieder haben, weil ich merke, dass das so viel kaputt gemacht hat. Mhm. Mir ist die Freundschaft so unglaublich wichtig. Hast du ihm denn dieses klar mal angeboten? Lass uns doch darüber sprechen, dass wir die Freundschaft wieder aufbauen und wieder beleben. Hast du ihm das klar mal gesagt? Ja, ich bin zu ihm hingefahren, wollte mit ihm reden, weil ich ihn natürlich, ich habe mit ihm telefoniert, aber er war nicht besonders gesprächig am Telefon. Ich habe ihn versucht anzurufen, mit gemeinsamen Freunden zu reden. Das hat alles nicht geklappt und dann habe ich mir ein Herz gefasst und bin da hingefahren, weil das natürlich auch sehr schwierig für mich ist, wenn man die ganze Zeit so wegignoriert wird, dann noch hinterher zu laufen. Dann habe ich mit ihm geredet und dann meinte er so, nee, auf gar keinen Fall will er wieder eine Freundschaft haben, dafür ist er kaputt gegangen. Du hast es klar gesagt, ich möchte gerne wieder eine Freundschaft und er hat klar gesagt, ich möchte es nicht. Ja. Dann aber das ist halt immer wieder komisch. Ich bin mit ihm in einer Klasse und ab und zu ist er dann wieder nett zu mir und redet mit mir. Mhm. Aber er geht nicht weiter auf dich zu. Nee, nicht weiter. Ich glaube, Ronja, du hast schlechte Karten. Ja, das glaube ich auch. Mehr Signale kannst du ja gar nicht setzen, als die, die du schon gesetzt hast. Und wenn er jetzt, eigentlich müsste er dann, wenn er Interesse hätte, hätte der längst auf dich wieder zukommen müssen. Ich vermute mal, auch wenn es dir jetzt wehtut, dass der kein Interesse dann daran mehr hat. Also weder ein Interesse an einer Freundschaft noch an einer vielleicht Affäre oder einer Beziehung. Nee, ich will auf gar keinen Fall eine Beziehung, das ist nur die Freundschaft. Und mir wäre es wichtig, halt mit ihm einmal so zu reden, ihn so an seinen Verstand zu appellieren, dass ich mal all meine Fragen beantwortet bekomme, warum das so gelaufen ist. Weißt du, was ich an deiner Stelle machen würde? Du hast ja schon so viel gemacht und hast so viele Signale gesetzt, ich würde jetzt gar nichts mehr machen. Ja, das ist schwierig. Ist schwierig. Ich verstehe deinen Wunsch, aber ich glaube, du machst dich, du stehst nicht gut da, wenn du jetzt noch wieder immer wieder an ihn rangehst und hinterherläufst und so. Das macht dich klein und vielleicht nervt ihn das auch. Ich würde an deiner Stelle, so schwer es auch ist, jetzt mich da mit erhobenem Haupt zurückziehen und gut, es ist nicht alles besprochen worden, aber so ist es manchmal. Manchmal kann man nicht alle Dinge besprechen. Und ich würde jetzt nach vorne schauen und mal gucken, wenn er vielleicht irgendwann auf dich zukommt, ist gut. Und wenn nicht, dann zeigt es aber auch wirklich, dass er überhaupt keinen Bock mehr hat. Ja. Liebe Ronja, mehr kann ich gar nicht sagen. Danke, Domian. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, tschüss. Tschüss, ciao. 0800 220 50 50 Moritz, 19 Jahre. Hallo Moritz. Ja, hallo. Hallo Moritz. Eins möchte ich mal eben vorweg sagen. Sehr gerne. Tut mir auch leid, wenn ich das alles da höre mit den verstorbenen Leuten und Söhnen. Und ich finde das einen ganz interessanten Punkt, weil ich mich halt Katastrophenschutz engagiere und das wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch selbst erleben werde. Wahrscheinlich. In eine andere Blickrichtung. Oh ja. Das heißt, da wirst du einiges sehen, in der Tat. Richtig, genau. Also wahrscheinlich dann auch im Ausland und viele Todesfälle, aber halt aus einer anderen Blickrichtung. Da finde ich das aber immer ganz interessant, mal auch die Leute zu hören, die es selbst erlebt haben. Ja, ja. Was ist denn dein größter Herzenswunsch oder Lebenswunsch? Also mein größter Wunsch ist es, mich irgendwann mal selbstständig zu machen als Erfinder. Als Erfinder? Als Erfinder, genau. Das ist ja kurios. Es ist wirklich kurios, weil wenn man sich im Internet informiert über einen Erfinderberuf in dem Sinne... Gibt's gar nicht, ne? Überhaupt Nee. Man findet gar nichts. Bist du denn, wenn du Erfinder werden willst und du bist 19 Jahre alt, bin ich hundertprozentig sicher, dass du schon eine ganze Menge Erfindungen gemacht hast. Das ist richtig, ja. Sag mal ein paar. Ich hab hier ein Notizbüchlein mit 28 Ideen bis jetzt. Hast du schon ein Patent? Leider nicht. Das ist immer so die Sache, weil es kostet halt alles sehr viel Geld. Was ist denn deine interessanteste, oder sag mal so die zwei, drei interessantesten Erfindungen, die du gemacht hast, die du auch am interessantesten findest? Die eine nennt sich Beautyfly, ist ein Ersatz für einen Kulturbeutel auf Flugreisen. Nochmal, ein was? Ich habe dich verstanden. Ein Ersatz für den Kulturbeutel auf Flugreisen. Ja, wie sieht der aus? Ist ja oft so, dass... Wie bitte? Wie sieht der aus? Das ist eine Dose quasi, also die aus vielen Einzelteilen besteht. Jedes Einzelteil hat eine andere Flüssigkeit oder etwas anderes mit dabei. Also zum Beispiel ein Teil hat Zahnpasta drin, eins Rasierschaum oder was man halt alles braucht. Mhm. Alles in einer runden Dose. Genau, alles in einer Dose. Ja. Und die Teile, die kann man dann halt auseinanderbauen und kann diese dann so einpacken, dass die Flugbedingungen von 100 Milliliter Behältern eingehalten werden. Sehr pfiffig, sehr pfiffig, in der Tat. Okay, das war eine Erfindung. Jetzt die nächste, eine Erfindung. Die nächste Erfindung, die du auch gut findest, toll findest, sehr toll findest. Das ist, nennt sich Emma Service, das ist ein Dienstleistungsunternehmen, auf der man, es gibt eine Internetseite, die ist noch in Entwicklung, deshalb sieht man da jetzt auch noch nichts. Das funktioniert so, man hat so eine Art Online-Shop vor sich und kann dann da drauf gehen und kann sich eine Dienstleistung auswählen. Zum Beispiel, man braucht einen Umzugshelfer oder einen Maler oder einen Unterhalter. Ja. Wählt den aus, konfiguriert den, sagt, ich brauche 8 Umzugshelfer, ist jetzt übertrieben, 2 Umzugshelfer für 8 Stunden. Finde ich auch eine tolle Idee. Stimmt, das gibt's nicht, ne? Gibt's in dem Fall noch nicht. Es ist so ein bisschen wie ich will jetzt keine Werbung machen, aber für so Lieferantenportale, für Pizzen und sowas, gibt's ja auch sowas. Wollen wir nicht zu viel darüber reden, nicht, dass dir irgendjemand anders diese Idee noch wegnimmt. Sag vielleicht sag vielleicht noch eine Idee. Ich hätte noch eine, aber da möchte ich auch nicht so viel sagen, aber es handelt sich auf jeden Fall um etwas, um große Möbelstücke sehr einfach zu transportieren, wo sonst 3 Leute da im Treppenhaus rumstampfen müssen. Das könnte man leichter haben. Richtig, genau. Kann man mit einer Person ganz leicht. Ich bin völlig begeistert. Wie kommt es, wie erklärst du dir das, dass du mit deinen jungen Jahren so verrückte Ideen hast? Ich kann es nicht, ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, ich habe immer so ein Bild vor Augen, so einen dicken Mann, der mit einer großen Gabel irgendwie aus der Weltkugel praktisch isst. Mhm. Und also so stelle ich mir das vor, weil ich nehme praktisch alles um mich wahr. Mhm. Also den ganzen Alltag fresse ich so in mich hinein quasi. Ja. Und mir kommen die Ideen quasi automatisch. Ich muss dazu nichts machen. Du guckst die Welt an, quasi mit fremden Augen und siehst dann Dinge, die man vielleicht verändern oder die man verbessern kann. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, sozusagen. Also ich muss dazu nichts machen. Ich gucke die Welt jetzt auch nicht nach Ideen. Ich gucke mich nicht nach Ideen um, sondern die kommen einfach so in den Sinn. Einfach so mitten im Leben. Mindestens eine Idee pro Woche kommt mir direkt einfach so. Wie alt warst du, als du deine erste Erfindung gemacht hast? Etwa, ich weiß jetzt nicht genau, das war dieses Beautyfly, wovon ich gerade erzählt habe. Ach so. Das habe ich, glaube ich, mit 12 oder so war das. Ja. So, jetzt ist dein großer Wunsch, dafür würdest du alles geben, wenn du den Beruf des Erfinders ergreifen könntest. Aber den kannst du doch ergreifen. Das ist kein Lehrberuf, aber du kannst doch Erfinder werden und irgendwann den Weg gehen, dass du ein Patent bekommst und dann vielleicht noch ein Patent und dann bist du irgendwann steinreich. Genau, ja, hört es sich so leicht an, ja, ist leider nicht so leicht, weil man muss natürlich auch die richtigen Leute dazu treffen. Natürlich, natürlich. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich mich dahin wenden soll. Ja, vor allen Dingen, wenn du so ganz unterschiedliche Erfindungen machst, da sind ja ganz andere Bereiche dann zuständig. Ja, genau. Erfinde doch mal bitte etwas, damit die weißt du, diese kleinen Döschen, in denen Büchsenmilch, Dosenmilch ist, die man so zum Kaffee trinkt. Wenn man die aufmacht, spritzt immer ein bisschen von der Dosenmilch raus. Ja. Kennst du das? Ja. Das wundert mich total, dass das noch keiner hinbekommen hat, kein Erfinder, dass das nicht rausspritzt. Wenn man dieses Döschen zu sich selbst hält, spritzt das immer ans Hemd oder man spritzt irgendwie nach vorne. So, es ging jetzt 5 Sekunden und ich habe direkt eine Idee. Das ist unglaublich. Also eigentlich geht es nicht so schnell. Nee, das geht nicht. Normalerweise. Das ist ja wirklich kompliziert. Ja, bitte? Ja. Nee, ich wollte sagen, das ist ja wirklich kompliziert, weil dieses Döschen ist ja luftdicht verschlossen mit der Kondensmilch. Und das Problem ist, dass dann ein Überdruck oder weiß ich was, und dann spritzt es raus. Deine Idee, sag mal, wie könnte man das lösen? Ich würde es folgendermaßen machen. Ich würde direkt so ein ganz, ganz preiswertes Scharnier einbauen. Also so ein wie angeritzt praktisch. Mhm. Dass vorne dieses spitze Teil, was dieser Griff sozusagen von jedem Döschen da, wenn man den hochklappt, automatisch hinten praktisch dass der Deckel eingestochen wird, somit dieser Deckel, also dieser Griff dann selbst als Ausguss dient. Sensationell. Somit würde nichts rausfließen, sondern würde direkt auf den Ausguss fließen und es sensationell. Also Moritz muss Erfinder werden. Ich glaube, wir werden noch ganz viel von dir hören, Moritz. Ich drück dir Daumen. Ich bin ganz sicher, dass du ein großer Erfinder werden wirst. Viel Glück und alles Gute wünsche ich dir. Ja, vielen Dank. Gerne. Schönen Morgen noch. Tschüss, ciao. Und wen haben wir hier noch? Hier ist, frage ich meine Regie. Meine Regie antwortet nicht. Mit Matthias. Hallo, Matthias. Das ist nicht immer das, was man... Hallo. Ja, das ist mit dem Spiel gegen Holland, hätte man es natürlich noch ein bisschen weitermachen können. Ja, das ist... Jetzt verstehe ich jetzt nicht, was Matthias... Du hörst mich, Matthias? Ja. Ja? Unser Thema heißt ja mein größter Wunsch. Ja, hast du eben schon gehört, ich habe mehrere Prominente. Also ich bin nebenbei Parodist, also so auf Geburtstagen, Hochzeiten und sowas. Und habe zwischendrin so circa 26 Stimmen und Dialekte. Ja. Aber ich bin noch nie irgendwo größer aufgetreten als vor mehr als 200 Leuten. Wie kommt das, wenn du so viele Sachen kannst? Ja, es hat schon angefangen, als ich kleines Kind war. Da habe ich das Erste, was ich gelernt habe, war Sächsisch. Und dann waren wir in Urlaub mit meinen Eltern in Bayern unten und ich habe das alles aufgesogen. Also es fällt mir nicht schwer, sowas zu lernen. Wir machen mal eben ein paar Stichproben. Ich frage Sie, Herrn Beckenbauer, wie Sie heute das Spiel gefunden haben. Es war kein hochragendes Spiel, aber ich glaube, dass wir, und da kann ich mit großer Überzeugung sagen, dass der Klose so links wie rechts ein sehr guter Spieler ist und sollte eingewechselt werden. Oliver Kahn, wie fanden Sie heute die Leistung von Manuel Neuer? Das ist ja scheiße, man braucht ja gar nichts zu erzählen. Ich habe kein Kommentar für so eine Scheiße. Philipp Lahm, wie sehen Sie die Chancen, dass Deutschland Europameister wird? Ja, das kann ich leider nicht. Also leider Gottes auch der verstorbene Rudi Carell wäre mit dabei, Rainer Kallmund, Boris Becker, Helmut Kohl und... Schnell noch ein Pröbchen, Kallmund zur Prognose, wer wird Europameister? Kallmund. Ja, das kann ich so nicht sagen, weil die hatten mich da ja voll vergessen, weil ich hatte bei der Lufthansa 2 Sitze gebucht, die hatte ich auch bekommen, aber die waren nicht nebeneinander, sondern hintereinander, ne? Ja, Mensch, Matthias, wenn du, dann ist dein großer Traum, dass du vor großem Publikum auftrittst. Richtig. Das war doch jetzt schon mal ein Anfang hier, wenn auch nur akustisch. Ja, klar. Dann wünsche ich aber wirklich, dass die Leute auf dich aufmerksam werden. Das hören die Leute ja gerne, das ist ja lustig. Und die Stimmen, die Stimmen kennen wir mittlerweile auch alle. Vielleicht kriegst du den Philipp Lahm noch drauf, wobei das schwierig ist, ne? Ja, das ist sehr schwierig, weil Stimme, das kommt immer auf die Stimmlagen drauf an. Ja, das ist so eine hohe Stimme und so ein bisschen krächzt sich auch. Oder ich weiß nicht wie. Okay, lieber Matthias, ich wünsche auf jeden Fall viel Glück bei der Karriere und toi, toi, toi. Alles Gute. Okay, tschüss. Mach weiter so mit der Sendung. Dankeschön, sehr nett. Tschüss, ciao. Okay, tschüss. In der Technik, Patricia Unger, das war's für heute.